Dr. Oll sein Gemäuer, Rainer und der unerträgliche Status quo. Umsti hat schlechte Laune. Umsti hat keine rechte Lust mehr. Das ist nicht verwunderlich. Seit Jahren hockt er nun schon in den Trümmern seiner traurigen Kindheit und jedes Möbelstück, jedes Detail der Einrichtung, alles, was er noch nicht verramponiert oder kaputt gewütet hat, birgt eine traumatische Erinnerung. Selbst die rare Erinnerung an die seltenen, guten Zeiten lässt inzwischen nur noch den Geschmack von alter Asche auf der belegten Drachenzunge zurück. Da die Flecken im Teppich, als Emala den Smirnoff verschüttet hat, das war doch ein lustiger Tag. Wäre es, wenn nicht selbst ein kaputtgesoffener Spätzünder wie Emala inzwischen den Sprung in die bürgerliche Normalität geschafft hätte, komplett mit Gehalt, Rentenanspruch und eigener Familie. Mit dem alten Gumbel nochmal so richtig schön einen saufen? Ganz bestimmt nicht mehr. Der Mann hat noch was vor mit seinem Leben. Und Bumsti? Der nicht. Kein Job, nirgends. So gut wie 30 und insgesamt keine 2 Jahre in Stellung. Familie? Rollo aller. Selbst seine ausgedachten Partnerinnen trennen sich von ihm. Die Schanze? Genauso verramponiert, verlottert und verkommen wie der eigene Leib. Genauso stinkend und verdreckt, von den Leuten vermaledeit, von ihren Hunden verbellt. Haus und Herr ein Schandfleck, selbst für eine an Schandflecken ja nicht gerade arme Gegend, niedrigste Ansprüche und Intelligenzquotienten und beide Pfeifen aus dem letzten Loch. Löcher in den Scheiben, Löcher in der Kauleiste, Wasser in den Beinen, Wasser im Kellerloch, Flecken unerklärlicher Herkunft auf der Fassade wie der Arschwampe. Und riechen tut es auch schon seltsam. So hockt der Suppengumbo in der Sackgasse und hat die Karre inzwischen sowas von Vollrohr an die Wand gesetzt, dass kein Autoschrauber der Welt auch nur noch einen verwertbaren Pralldämpfer retten könnte. So hockt er auf seinem Abstellgleis des Lebens im hohen Rohre hinter dieser Welt. Sein letzter Versuch, mittels irgendeiner Aktivität den lecken Lebenskahn wieder flott zu kriegen, das Ruder rumzureißen, liegt schon lang zurück. Es ist mal wieder nichts geworden aus Schwibschwabbels letzter Ambition, erfolgreich und angesehen zu werden. Wie auch. Wie all die anderen Versuche vorher erschöpfte sich ja auch sein letzter Aktionismus in dem großartigen Plan, einfach zu warten, bis das Glück an seine Tür klopft und ihm der Erfolg, den er seiner verbohrten und rotzeblöden Überzeugung nach ja eigentlich längst verdient hätte, auf dem Silbertablett serviert wird. Das Sponsoring, die Kooperation mit seinen Großen, die strahlende Let's Play-Karriere, nichts ist davon geblieben als die Flecken auf dem Teppich. Und Schuld daran haben natürlich nur die Kackhader. Die haben ihm alles kaputt gemacht. Die sind dafür verantwortlich, dass er jetzt missmutig auf dem speckigen Sofa hockt, mit Marmelade an den Wurstwichsgriffeln und ohne Perspektive, ohne Antrieb, ohne Lust zu irgendwas. Und da oben schon wieder mit einer Scheißlaune, dass es die Sau graust. Es passiert ja auch genau gar nichts mehr. Jeden Vormittag quält sich der Speckbebo aus dem Bett, das diesen Namen längst nicht mehr verdient, aus der durchgefurzten Falle also, dem siffigen Sündenfuhl, aus dem Schauplatz herber Angst und elender Selbstbefleckung, verziert mit verkrusteten kalten Drachenbau und besetzt mit scharfem Leid. Aufstehen tut der Schandsack immer erst dann, wenn die Schmerzen wieder unerträglich werden. Ein neuer Tag ist da, unerbitterlich. Es ist 21:30 und 18 weitere Stunden Lebenszeit wollen totgeschlagen sein, herumgebracht, irgendwie und hoffentlich ohne allzu unliebsame Zwischenfälle. Denn jede Neuerung, alles Unvorhergesehene, jede überraschende Wendung treibt dem Schandsack inzwischen den kalten Angstschweiß auf die Stirn. Denn es kann nur schlimmer kommen. Er könnte vergessen haben, den Stromzähler zu füttern, oder irgendeine neue Rechnung flattert ins Haus, oder Nachbar teufeln auf ihn ein, oder das Gericht lädt ihn vor, oder Hader kommen zu Besuch. Immer die Hader. Wenn er könnte, wie er wollte, längst umgeben ihn ringsum unüberwindbare Mauern, wäre er von der Außenwelt vollends abgeschnitten. Der Hermesmann könnte die neuen Spielsachen, die jeden Monatsanfang überstehen helfen, ja auch einfach mit einem Katapult befördern. Dann müsste sich der Wanstaffer auch nicht immer erst eine Hose anziehen, um den jüngsten Ramsch in Empfang zu nehmen. Aber nun erstmal Essen. Essen, Essen. Fraß, die reine Gier. Die letzte Quelle eines Gefühls, das mal Glück gewesen sein mag und inzwischen nur noch hilft, den ganzen Rotz erträglich zu machen. Frühstück. Auf dem Ofen angekohltes Backwerk minderster Sorte, genießbar gemacht mit Fettkleister und Zuckermatsche. Hin und wieder mal eine Packung schlimme Augenwurst dazu. Das macht das Ganze auch nicht besser. Hauptsache, es werden Kalorien in den geschundenen, gedunsenen Leib gewuchtet. Irgendwo finden sich auch noch die erkalteten Reste der letzten, fast sowas wie Mahlzeit, die der Liefermusel vorbeigebracht hat. Gestern oder vorgestern. Um heute oder morgen dasselbe nochmal zu tun, es sei denn, das Monatsende ist schon nah, dann bleibt nur noch die Option, kalten Nährschlamm direkt aus der Konserve ins gierige Ogermaul zu schaufeln. Besser als nichts. Besser als hungern und weinen. Immerhin gibt's noch immer reichlich Popcorn. Und dann? Alle 2 Wochen werden die 3 immer gleichen Fetzen, die mal Mellerkleidung waren, in die Waschmaschine gestopft, zusammen mit den 2 leidgeprüften Handtuchruinen, der blauen und der grauen. Irgendwann, 2008, als ihm zufällig ein Edding vor die Schweinsäuglein kullerte, hat der Bumsbüdel beide Handtücher mit je einem Großbuchstaben beschriftet. Einmal mit G wie Gesicht und einmal G wie Gesäß. Aber welches Handtuch er zur Reinigung welcher Körperpartie verwendet, er weiß es nicht mit Sicherheit. Er kann es sich einfach nicht merken. Es macht ja auch schon längst keinen Unterschied mehr. Er braucht ja schon seit Jahren einen in winklerischer Physiognomie sehr geschulten Fachmann, um die Abrissbirne von Arsch und die Bindegewebsschwäche von Arschgesicht mit Sicherheit voneinander unterscheiden zu können. Mehr als einmal hat unsere Schmalzpauke schon vor der Waschmaschine gehockt, den rotierenden Fetzen versonnen zugesehen und sich eingebildet, das sei ein Fernsehprogramm. So kriegt man auch eine Stunde rum, bevor er dann ächzend ins Freie meldet und die Lumpen auf den verrotteten Wäscheständer flammt, der ihn immer wieder an seine Mutter erinnert, die alte Rindsfott. Dann hängt der Bettel traurig auf der Unkrautplantage herum, die einmal ein Hof gewesen sein mag, hängt und tropft wie der Speer und erinnert insgesamt an die zerlumpten Fahnen eines besiegelten Heerhaufens, der längst schon auf den Rückzug nur noch einen Hügel sucht, auf dem es sich sterben lässt. Aber auch solche Aktivitäten können das Unvermeidbare ja nur herauszögern. Früher oder später muss es soweit sein, es hilft ja alles nichts. Barren müssen her. Also watschelt der dicke, fette Pfannkuchen zurück ins Albtraumhaus und schmeißt die Baustelle an, die ihm als BC mehr schlecht als recht die einzige ihm verbliebene Möglichkeit bietet, das zusammenzuschnorren, was er frecherweise seinen Lebensunterhalt nennt. Kaum läuft die Cam und überträgt das Jammerbild seines Restlebens ins Weltnetz, wird dem Arschkoloss wieder klar, was für eine unwürdige und hundserbärmliche Demütigung und wie zuwider ihm das eigentlich alles schon längst geworden ist. Also wuchtet er sich ächzend wieder aus den Sofatrümmern und meddelt erneut aus dem Bild, das Hundeelend vor den schadfrohen Augen der Welt zu verbergen. Aber es hilft ja alles nichts, Barren müssen her und ewig kann er ja nicht nochmal aufstehen und sich irgendwelche Spielsachen anschleppen oder das Fenster zumachen oder nochmal ins Waschbecken schiffen. Früher oder später sieht der Schmandarsch doch auf dem Bildschirm sein groteskes Spiegelbild, sieht die kümmerliche Elendsgestalt, die doch eigentlich mal ein Mann werden wollte und weiß, das muss er jetzt eine Stunde lang ertragen. Das oder den Versuch unternehmen, den Chat vorzulesen. Und lesen ist natürlich immer das Allerschlimmste. Das war ja schon damals in der Schule so, als alle Lehrer zusammengehalten haben, um ihn mit der ständigen Leserei zu mobben. Immer lesen. Nie haben sie ihn in Ruhe gelassen. Immer sollte er lesen, bis er weinen musste. Ganz gewiss, an jedem neuen Tag. Rollo aller. Scheiß lesen. Lesen ist ein Arschloch. Dann schon lieber die eigene Fresse anstarren, bis er den Anblick gar nicht mehr ertragen kann und lieber am Handy daddelt oder aus dem Fenster guckt oder sonst wohin. Aber es hilft ja alles nichts. Barren müssen her. Nein, Bumsti hat absolut keinen Bock mehr, sich selbst beim Scheitern zusehen zu müssen. Und es ist ja auch ganz egal, ob er sich bei dem zusehends verzweifelteren Versuch, den Anblick erträglicher zu machen, die Fransen vom Gesichtsarschloch rasiert oder den dicken, fetten Mostkopf voll Farbe schmiert oder einen an die Debilität nicht zu überbietenden Hut auf das fransige Vogelnest stülpt, das ihm oben aus dem Knallkopf wuchert. Er sieht immer schier unfassbar spackig und zum Kotzen aus. Das Publikum, dem er diesen Anblick zumutet, hat freilich ebenso die Schnauze voll wie ein armer, dummer Tanzbär. Längst haben die Abonnenten angefangen, reihenweise von der Fahne zu springen. Längst werden im Chat immer deutlicher die Stimmen laut, die endlich geldwerte Unterhaltung einfordern. Längst wird nicht mal mehr der Versuch gemacht, irgendwelche Musikwünsche zu äußern oder mit dem immer lethargischer im Arschgebirge versackenden Schanzenduli in Kontakt zu treten. Und der unternimmt auch längst keine Versuche mehr, irgendwie den eigentlichen Sinn und Nutzen dieser hundserbärmlichen Vorstellung noch irgendwie zu verschleiern. Bumsti macht jeden Tag mehrmals die Cam an, hockt sich griesgrämig davor, pumpt ein bisschen herum, aber eigentlich macht er nur eins. Er wartet auf die Finanziers. Diese 3, 4, 5 rettungslos verkommenen Drecksmenschen, diese ruch- und gewisslosen Arschmaden, diese ganz und gar veritablen Hurensöhne vor dem Herrn, die schon seit Monaten mehr als die Hälfte von Bumstis Gesamteinnahmen stemmen, die muss er haben. Die müssen kommen und der Himmel weiß warum und wird sie sicher dereinst bitter strafen dafür, ihm die Barren neischmeißen. Dann macht das alles wieder einen Sinn, zumindest in Bumstis erzblöder Matschbirne. Dann steigt die Stimmung wie ein Luftballon. Dann kann der Speckbärbo wieder lachen und scherzen und zimmert fröhlich Fürze in die Sofatrümmer und möchte sich ausschütten vor Lachen darüber. Dann schüttelt er gar den angelaufenen Mostkopf, bis das Vogelnest darauf gänzlich aus der Form gerät und bis die wenigen verbliebenen Hörnzahlen durcheinandergerüttelt werden wie die Stahlkugeln in der Sprühdose. Es stellt sich doch wirklich die Frage, was für hinterrücksichtslose Arschlöcher das eigentlich sind. Diese 4, 5 pucklichten Pestpimmel, die da Monat für Monat an die 200 Tacken pro Nase locker machen, nur damit in der Schanze die Bobcornmaschine nicht ausgeht. Ohne die wäre schon längst Essig und endgültig Schluss mit unlustig, ohne diese haltlosen, kaputtgesoffenen Lästerlinge, diese traurigen Jammerlappen, die nicht müde werden, sich anzuschauen, wie Bumsti in schlecht gespielter Dankbarkeit die Wichsgriffel an den Knallkorb hebt und sie als Wahnsinnige bezeichnet. Vielleicht hat er ja recht. Vielleicht sind das alles Wahnsinnige. Irgendwelche entlaufenen Irren, die jenseits von Gut und Böse ein Leben in absoluter Degeneration führen und hin und wieder im Arschig sein und Affenficken lang genug innehalten, um etwa kleine Hündchen zu zertreten, die grüne Partei zu wählen oder eben um Bumsti Geld zu geben. Vielleicht sind das ja auch Verbrecher. Also jetzt nicht nur die offenbaren Verbrecher an den Geboten von Sitte und Anstand, die sie ja sind, sondern auch so Strolche, die sich um Recht und Gesetz nicht scheren und Bumsti mittels geklauter Kreditkarten an ihrem Unrecht gut teilhaben lassen. Rollo aller, man möchte sich wünschen, dass ihnen nach Muselart dereinst die Hände abgehackt werden, bevor man sie für den Rest ihres Lebens in den Schwulenknast steckt zum Bus bauen. Vielleicht sind sie ja... Komm, Freddy. Vielleicht sind es aber auch irgendwelche restlos abnormen Sackrattenzüchter, denen es einfach perversen Sinnengenuss beschreibt, denen es einfach perversen Sinnengenuss bereitet, zu wissen, dass sie den armen, dummen Knallkopf quasi an der Hand halten. Nur ihrer Zuwendung ist es zu verdanken, dass das ganze ja nur noch eklige Schauspiel überhaupt weitergeht. Ohne sie könnte Bumsti strieben, bis ihm der Strom ausgeht. Es käme einfach kein Auskommen mehr zustande. Zu groß ist die Gleichgültigkeit, zu viele echte Anteilnahme hat sich in Abscheu gewandelt, zu lustig geht es im Vergleich zum Lord Korea seines Chats in den Chats der Restreamer zu. An dieser Stelle sei jedem Hater, der neidisch auf die Spenden dieser Restreamer schielt und anfangt, denen das Leben schwer zu machen, ein deutliches Bist du Depp hat an die Blitzbirne geworfen. Jeder Hater, jeder Dulli, jedes Kuchenkind, das sich bei den Restreams einfindet und so wenig mit dem eigenen und ja oft genug nicht selbst erworbenen Wohlstand anzufangen weiß, dass es ihn ausgibt, um ein Internet-Jingle zu hören, ist einer weniger, der diesen Unsinn bei Bumsti macht. Wenn beim Speckbebo die Freespin-Einnahmen schrumpfen, dann auch deshalb, weil seine ehemaligen Zuschauer sich inzwischen lieber beim Restreamer treffen. Und wenn ihr sie 100-mal nicht mögt und sie euch 1000-mal allen Grund dazu geben, die Restreamer beschleunigen Bumstis finanziellen Ruin. Sie machen den Krieg um Jahre kürzer, also lasst die Restreamer in Ruhe. Gottverdomme. Der Beginn der Exodus der Free Spinner ist es ja, der die große Stunde der Finanziers schlagen lässt. Jetzt sind die da, diese Hundsfötte, diese Pockensammler, diese verreckten Hundskrüppel, und es könnte immerhin sein, dass sie beim Gedanken daran, wie abhängig der Prallsack von ihnen ist, wie ausgeliefert ihrem Wohlwollen, ein perverses Gelüst empfinden. Und dann suchen sie in den grindigen Pisslumpen ihrer Unterbekleidung die Trümmer ihrer schon in früher Kindheit geschändeten Geschlechtsteile zusammen und versuchen unter Tränen Hand an sich anzulegen, während Bumsti endlich wieder grinsend seine Darmwinde ins Sofa streichen lässt und ihnen Beifall zollt und ihr Bemühen anfeuert. Rollo aller, es ist kaum zu glauben, es ist todtraurig, aber wahr. In Rainers Dunstkreis gibt es Leute, die noch dommer, noch verkommener, noch abscheulicher sind als er. Und so sicher der Herr zurückkehren wird, zu richten über die Lebenden und die Toten. So sicher werden ihre Strafe erhalten in dieser Welt und allen nächsten. Gott vernomme.